브라. 어, 구구. 구구, 브라. 어, 브라. 어. 뒤쳐있는 듯 리나 셔피디 버튼 받아 눈썹을 살릴 파인 메시드 스키미트 둘러싼 커버로 튀길 위 셔피만 너 홍아이 끝 미칠 잔담 받아 니나 무슨 딥 저기 플레이빌 잘 딥 볼 피키지 알레 뒤로와 프린집 브라 이깔 와씨 리든 ich lass mich nix sagen 받아 mit color siren die Aktie ist dick der Anwalt ist gut ich kalle den Brother mit Stem piki alle egal wie sie kennen mache das alles die Mut für die Fan mein Wort hat gewischt bra mein Wort hat gewischt und wie kannst du nicht stemmen es gibt keine Zeugen es gibt nichts zu reden Brother wir stellen sie stumm Verräter die reden ich kann nicht vergeben Brother wir bringen sie um Kippe zum Kombi eklige Blicke der Hurum nun hat nichts zu tun geh mal beiseite Berlin lebt Brother und das ist die Ruf und ich bin bra komm und gelben Rambo so wie Ribery beiseite zu Pico renn von der Pipo und nach roten Trikot wie Alabababa Alabababa komm und gelben Rambo so wie Ribery beiseite zu Pico renn von der Pipo und nach roten Trikot wie Alabababa ja egal was du brauchst von Lauti bis Stau ich hab immer alles dabei die Stimmung ist down ich bin schlecht gelaunt doch trotzdem bin ich immer high ich schnapp deine Frau und lasse sie kauen die kleine Bitch findet mich geil ja sie wollte ein Kind doch es sollte nicht sein ja sie wollte ein Kind doch es sollte nicht sein man. Tausend Ketten so wie Mr. T ja, ich komm in den Club und sie gucken schief. Ja, schmeißen Fatzen, ja sie fragen sie. Ja, schmeißen Fatzen und sie fragen sie. Komm im gelben Lambo, so wie Ribery. Ja, jetzt steig deine Stampe ein. Wie ein Baller, mich gibt dir den ganzen Stein. Hab mich oben locker, dicker, frag nicht dahin. Ja, ja, ja, ja. Komm im Porsche mit Alban am Kragen. Deutsch und Gavara, ja, ja, muss ich für Pfarrer. Komm im gelben Lambo, so wie Ribery. Beiseite zu Pico, rein von der Pipo und nach roten Trikot wie Alabababab Alabababab Komm im gelben Lambo, so wie Ribery. Beiseite zu Pico, rein von der